Peter hat mir geholfen und wir sind gemeinsam abgehauen. Aha. Euer Freund kennt sich in Rocky Beach ja bestens aus. Deshalb konnten wir meinen Feinden entkommen. Aha. Ich habe mich gewundert, warum er mir einfach so geholfen hat, wo er mich doch gar nicht kennt. Da gab er mir diese Visitenkarte. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Erst der Detektiv. Ja, die kennen wir zur Genüge. Erzähl weiter. Damit wollte er mein Vertrauen gewinnen. Und er fing an, mir Fragen zu stellen. Aber statt mit ihm zu reden, bin ich... Ich bin wieder abgehauen. Hm. Euer Freund dachte wohl, für ihn wäre die Sache damit beendet. Ist sie aber nicht, wie sich nun herausgestellt hat. Ja, willst du damit sagen, dass die Leute, die hinter dir her waren, nun Peter entführt haben, weil er dir geholfen hat? Genau das. Ehrlich, ich wollte ihn da nicht mit hineinziehen. Ach, wo hinein? Wer sind diese Leute, die dich verfolgt haben? Die Triaden. Was denn? Du meinst die Triaden? Genau die. Was hast du denn angestellt, dass die chinesische Mafia hinter dir her ist? Das ist nur bedingt richtig, Bob. Die Triaden als chinesische Mafia zu bezeichnen, ist zwar üblich, trifft aber nicht den eigentlichen Kern dieser kriminellen Vereinigung, die auf eine weit ältere... Bitte jetzt keine Vorträge, Erster! Ah. Mensch, Peter ist von den Triaden entführt worden. Vielleicht befindet er sich in Lebensgefahr. Wir müssen ruhig bleiben. Zuko, setzen wir uns auf die Veranda und dann erzählst du uns alles, was du weißt. Auf die Veranda? Und was ist mit deinen Eltern? Ich meine... Du kannst ganz unbesorgt sein. Mein Onkel und meine Tante sind gerade mit Bobs und Peters Eltern in Las Vegas und gönnen sich gemeinsam eine Woche Urlaub. Es wird uns also niemand stören. Also schön. Los, dann kommt. Ja.